5. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Guten Tag, mein Name ist Meyer. Ich muss zum Arzt. Waren Sie schon einmal bei uns, Herr Meyer? Nein, ich bin neu in der Stadt. Hier ist meine Versicherungskarte. Danke. Ich bekomme von Ihnen 10 Euro, bitte. Ja, hier, bitte. Muss ich lange warten? Eine halbe Stunde. Nehmen Sie bitte Platz im Wartezimmer. Danke.